Erster Paulus, der durch Gottes Willen zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, grüßt euch zusammen mit dem Bruder Sosthenes. Zweiter, ich schreibe an die Gemeinde Gottes in Korinth, die durch Jesus Christus geheiligt ist, sowie an alle Menschen, die überall den Namen unseres Herrn anrufen. Dritter, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Vierter, ich danke meinem Gott immer für euch, weil er euch in Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Fünfter, durch ihn seid ihr in jeder Hinsicht reich geworden, besonders in eurer Ausdrucksweise und in eurem tiefen Verständnis. Sechster, das zeigt deutlich, dass die Botschaft von Christus bei euch einen festen Halt gefunden hat. Siebter, deshalb fehlt euch keine geistliche Gabe, während ihr sehnsüchtig darauf wartet, dass unser Herr Jesus Christus erscheint. Achter, er wird euch auch bis zum Ende Kraft geben, damit ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus ohne Schuld dasteht. Neunter, Gott ist absolut treu, und er hat euch dazu berufen, in Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus zu leben. Zehnter, ich bitte euch dringend, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr einig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern fest zusammenhaltet. Elfter, denn Leute aus dem Haus der Chloe haben mir berichtet, dass es leider Streitigkeiten in eurer Gemeinde gibt. Zwölfter, ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt, wie zum Beispiel, ich gehöre zu Paulus oder ich zu Apollos. Dreizehnter, ist Christus etwa zerteilt? Wurde Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen von Paulus getauft worden? Vierzehnter, ich bin froh, dass ich außer Crispus und Gaius niemanden von euch getauft habe. Fünfzehnter, so kann heute niemand behaupten, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid. Sechzehnter, ich habe zwar auch noch die Familie von Stephanas getauft, aber ansonsten kann ich mich an keine weitere Taufe erinnern. 17. Christus hat mich nämlich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden, ohne dabei komplizierte Worte zu benutzen. 18. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, zwar als Unsinn, aber für uns Gerettete ist sie Gottes Kraft. 19. In der Schrift steht geschrieben, dass Gott die Weisheit der Klugen vernichten und den Verstand der Intelligenten wertlos machen wird. 20. Wo sind nun die klugen Leute oder die Gelehrten dieser Welt? Gott hat gezeigt, dass die menschliche Weisheit in Wirklichkeit dumm ist. 21. Da die Menschen Gott trotz ihrer Klugheit nicht erkannten, beschloss Gott, die Glaubenden durch eine scheinbar unsinnige Botschaft zu retten. 22. Während die Juden nach Wundern verlangen und die Griechen nach logischer Weisheit suchen, 23. verkünden wir Christus als den Gekreuzigten, was für Juden ein Hindernis und für andere Völker völliger Unsinn ist. 24. Für die Menschen, die Gott berufen hat, ist Christus jedoch Gottes Kraft und Gottes Weisheit, egal ob sie Juden oder Griechen sind. 25. Denn was bei Gott wie Unsinn aussieht, ist viel klüger als die Menschen, und Gottes scheinbare Schwäche ist stärker als menschliche Kraft. 26. Seht euch doch selbst an, Brüder, unter euch gibt es nach menschlichen Maßstäben nicht viele kluge, mächtige oder vornehme. 27. Gott hat aber absichtlich das gewählt, was die Welt für dumm hält, um die Klugen zu beschämen. 28. Er hat das Unbedeutende und Verachtete ausgewählt, um das zu vernichten, was in dieser Welt als wichtig gilt. 29. Auf diese Weise kann sich kein Mensch vor Gott mit seinen eigenen Leistungen rühmen. 30. Durch Gott gehört ihr nun zu Jesus Christus, der für uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung wurde. 31. Deshalb soll gelten, was in der Schrift steht, wer stolz sein will, der soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat.